Idee. Auslegung des Inneren und Exegese der Gedanken. Der Unabhängigkeit eines Menschen zu entsprechen, hat bedeutet, ihn zu akzeptieren. Die Andacht und die Bedenken der Geschehnisse eines Lebens sollen den Menschen im Gemüt ausstatten. Es soll ihm dabei verständlich werden, was ihn ausmacht. Seine Empfindung erhalte dabei das Gewicht eines Indikators für eine Auswirkung der Dinge. Dieser Sachverhalt bedeutet dem Autor Schneider so viel, dass er darauf sein eigenes Leben aufzubauen versucht. Ein, um zu entfernt liegende Dinge bereinigtes Befinden soll den Menschen in seinen Entscheidungsmöglichkeiten stärken. Darum geht der Mensch zeitweise in Klausur mit sich, damit er sich findet. Er besinnt sich dabei auf etwas, was nicht mit falschen oder gar verkehrten Beweggründen kontaminiert sein würde. Manches kommt da endlich wieder bei ihm auf, was gut für ihn sein wird. Somit kann er bald wieder auf eine gutartige Weise bestehen, da er von sich aus in Wahrheit weder falsch noch verkehrt gewesen ist. Jeder Mensch darf vollkommen zu Recht auf sich Wert legen und so zu sich stehen, dass er sich zu vertrauen vermag.